Teil 3. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie 7 Aufgaben. Wählen Sie. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie sitzen in einem Fastfood-Restaurant und hören, wie sich 3 Jugendliche über jemanden unterhalten, der vom Internet abhängig ist. Hallo Tom, hallo Sebastian, wie geht's? Hallo Julia. Hallo. Aber Sebastian, das ist doch die kleine Schwester von Erik. Ach ja, aber kleine Schwester würde ich jetzt nicht mehr sagen. Richtig, aber ich habe jetzt keine Zeit für Blödsinn. Habt ihr einen Moment? Ja klar, setz dich. Mara, geh schon mal zu einem Tisch, ich komme gleich. Ist gut. Worum geht's denn? Erik ist internetabhängig, internetsüchtig. Und er braucht Hilfe. Wir, die Familie braucht Hilfe. Bist du sicher? Ich meine, okay, er hat echt immer lange vorm Computer gesessen und gespielt. Der hat kaum noch geschlafen und ist auch echt langweilig geworden. Er hat immer nur über die Online-Spiele geredet und über die nächste Piste und so. Und zum Fußball oder mit ins Kino ist er ja schon länger nicht mehr mitgekommen. Aber internetabhängig? Wir haben gedacht, das ist vielleicht nur so eine Phase, wegen der Nele. Nele? Ja, seine Freundin. Besser seine Ex-Freundin. Erik hatte eine Freundin? Ja, aber nach den Sommerferien hat sie mit ihm Schluss gemacht. Sie war im Sportcamp und hat sich da in einen anderen verliebt. Ja, und Erik war sehr enttäuscht. Das hat ihn echt verletzt. Wir haben ihm gesagt, dass das allen passiert und schließlich ist Nele ja nicht das einzige Mädchen auf der Welt. Ja, und wir haben ihn auf Partys eingeladen und so, aber er wollte nie. Das wusste ich ja alles gar nicht. Und meine Eltern auch nicht. Aber du hast gesagt, du brauchst unsere Hilfe. Ist Erik krank? Er war schon eine Woche nicht mehr in der Schule. Ja, er hat gesagt, er will nicht mehr zur Schule gehen. Da haben dann auch meine Eltern gesehen, dass Erik ärztliche Hilfe braucht. Und sind zu einer Beratung gegangen. Ja, und? Ein Arzt von der Beratungsstelle ist auch zu uns nach Hause gekommen. Er hat lange mit Erik geredet und jetzt macht Erik bei einem Therapieprogramm mit. Und er will auch wieder in die Schule gehen. Aber er braucht Freunde, hat der Arzt gesagt, mit denen er etwas gemeinsam machen kann. Sag mal, Tom, übermorgen ist doch die Grillparty im Fußballverein. Dann nehmen wir ihn mit? Ja, und dann kriegt er vielleicht auch wieder Lust auf Fußball. Das ist echt toll von euch. Danke. Und kein Wort zu Erik. Klar doch. Geht in Ordnung. Ja, ich gehe dann mal zu meiner Freundin. Tschüss. Und nochmal danke. Tschüss.